C. Muss ich mich hier anstellen? Das weiß ich nicht. Hier sind die Überweisungen und Einzahlungen und sowas. Nein, ich will etwas abholen. Ein Brief. Das ist nicht hier. Dies hier ist die Postbank. Sie müssen zu einem anderen Schalter. Ich glaube, das ist in Halle 2. Fragen Sie doch mal am Schalter. Ich will einen eingeschriebenen Brief abholen. Sehen Sie mal, ich habe hier diese Karte. Da steht, auf der Hauptpost abholen, 9 bis 18 Uhr. Ja, richtig. Postlagernde Sendungen. Das ist am Schalter 9 in der anderen Halle. Da können Sie den Brief abholen. Gehen Sie hier links.